Das erste Sprechen nach langer Zeit hatte mich aber doch sehr angestrengt. Ermattet schlief ich ein. Nach einigen Stunden gesunden Schlafs erwachte ich mit einem wahren Bärenhunger. Ich machte von dem Tonpfeifchen Gebrauch, um meine schöne Pflegerin zu rufen, und augenblicklich erschien die alte hässliche Squaw. Aguan, Isha, Isla. Damals verstand ich sie natürlich noch nicht. Darum machte ich die internationalen Zeichen für Essen und Trinken, und sieh da, es klappte. Die Alte verschwand, und kurze Zeit danach kam Chochi mit einer tönernen Schüssel und einem Löffel, einem Gerät, das wohl auch Kleke Petra hier eingeführt hatte. Löffelweise gab mir Winnetous Schwester eine kräftige Fleischbrühe mit Maismehl ein, die einzige Nahrung, die ich in der nächsten Zeit zu mir nehmen konnte. Das Schlucken war noch so schmerzhaft, dass mir dabei das Wasser aus den Augen lief. Du bist zum Umfallen schwach, aber tapfer, wie ein roter Mann. Wärst du doch als Apache und nicht als lügenhaftes Bleichgesicht geboren. Ich lüge nicht. Ich lüge nie. Das wirst du schon noch merken. Chochi möchte es so gerne glauben. Aber ich fürchte, es gab nur einen Weißen, der die Wahrheit sprach. Kleki Petra. Er starb durch euch. Und darum werdet ihr mit ihm zusammen begraben werden. Kleki Petra ist noch nicht begraben? Wie ist das möglich? Er liegt in einem festen Sarg, in den keine Luft dringen kann. Du wirst seinen Sarg vor deinem Tode noch zu sehen bekommen. Das ist sehr freundlich. Aber ich gedenke noch eine ganze Weile am Leben zu bleiben. Chochi weiß leider, dass du dich täuschst. Da fiel mir siedend heiß ein. Ich wusste ja gar nicht, ob ich den Beweis, die Locke Winnetous, noch besaß. Kaum war seine Schwester gegangen, durchsuchte ich meine Taschen. Tatsächlich, da war die Blechdose, unangetastet die Papiere darin und da die Locke. Merkwürdig, sonst werden doch Gefangene ausgeplündert. Mir hatte man nur die Waffen abgenommen. Die Schwester des Häuptlings, also eine Indianerprinzessin, pflegte mich. Behandelt man so einen Todfeind, den man an den Marterpfahl stellen will? Nun machte meine Genesung schnelle Fortschritte. Ein Problem war nur für mich, wieder zu meinen früheren Körperkräften zu kommen. Das lange Krankenlager hatte meine Muskeln erschlaffen lassen, die musste ich irgendwie wieder herantrainieren. Ich sagte Chochi, dass ich das niedrige Sitzen auf den Bärenfellen nicht gewöhnt sei und bat um einen großen Stein, der mir als Sitz dienen könnte. Diesen Wunsch trug sie ihrem Bruder vor, der mir daraufhin mehrere Felsblöcke von verschiedener Größe schickte, der schwerste davon wog etwa einen Zentner. Mit diesen Steinen übte ich mich, so oft ich allein war. Nach etwa 3 Wochen hatte ich meine frühere Körperkraft vollständig wieder, und niemand ahnte etwas davon. Ich war vom Rand des Grabes zurückgekehrt. Da kam eines Tages Chochi mit der Nachricht, dass die Kiowas noch am gleichen Tage das Lager als freie Männer verlassen würden. Das ausgehandelte Lösegeld war eingetroffen. Aber sie schien sich nicht darüber zu freuen, die verachteten Kiowas loszuwerden. Du verstehst Chochi nicht? Der Abschied der Kiowas soll dadurch gefeiert werden, dass man dich und deine 3 weißen Brüder an die Marterpfähle bindet. Chochi kann jetzt zum letzten Mal zu dir sprechen.